Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Wir gehen in die Wahlsamsträume. Der PI Weimar. Also der Vorteil ist jetzt, wenn ich mit einem in Gewahrsam genommenen komme, kann ich hier reinfahren und das sieht niemand. Und auch die Presse und die Medien können jetzt nicht mal jemanden so einfach ablichten. Ihr hörtet eben die Audiospur eines YouTube-Videos von 2009, in dem der Polizeichef von Weimar, Ralf Kirsten, eine Führung durch die Weimarer Polizeiinspektion gibt. Er sagt in diesem Video, dass es gut sei, dass es niemand sieht, auch die Presse nicht, wenn ein Polizist eine Person in die Gewahrsamsräume der Polizeiinspektion bringt. Ralf Kirsten legt in der Praxis der Polizei Wert auf Diskretion. Doch gerade die Abwesenheit von unabhängigen Zeugen kann für Betroffene von polizeilichen Maßnahmen ein großes Problem sein. Wie soll man sich etwa wehren, wenn man in Gewahrsam genommen wird, dann polizeilichen Übergriffen ausgeliefert ist und dies niemand sieht außer den beteiligten Beamten selbst? Dass dies ein reales Problem ist, zeigen die Debatten, die gerade in Weimar über einen Gerichtsprozess geführt werden. Seit mehreren Wochen wird vor dem Amtsgericht in Weimar ein Fall verhandelt, in dem 4 Personen vorgeworfen wird, die Polizei fälschlicherweise beschuldigt zu haben, schwere Übergriffe in der Weimarer Polizeiinspektion verübt zu haben. In den letzten Verhandlungstagen sind zahlreiche Details ans Tageslicht gekommen, die die Version der Polizei, die jegliche Anschuldigungen von sich weist, immer mehr in Frage stellen. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge wird sich erneut dem Fall Weimar im April zuwenden und dazu begrüßt euch herzlich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Thank you. In der Nacht vom 19. auf den 20. April, also mittlerweile vor 3 Jahren, wurden 4 Weimarer Punks, die sich auf dem Weg nach Hause befanden, von der Polizei aufgegriffen und zur Gewahrsamnahme auf die Polizeiinspektion Weimar gebracht. Der Grund ihrer Festnahme wurde ihnen nicht genannt. In der Polizeiinspektion wurden die 4 Personen dann durchsucht und mussten sich dazu nackt ausziehen. Sämtliche Körperöffnungen wurden überprüft. Im Bereich der Gewahrsamsräume kam es dann zu mehreren tätlichen Übergriffen seitens der diensthabenden Polizisten. So sind nicht nur diskriminierende Äußerungen von Seiten der Polizisten gefallen, sondern besonders eine der 4 Personen wurde geradezu zugerichtet. Sie wurde geschlagen, geschubst, mit Handschellen über den Boden gezogen. Als die 4 Personen am nächsten Morgen entlassen wurden, hatte die junge Frau, die Hauptbetroffene der Übergriffe gewesen ist, Blessuren im Gesicht, Verletzungen an den Händen und eine lange Schürfwunde am Arm. So haben es die 4 Betroffenen berichtet. Als diese Vorwürfe in einem Artikel auf der Internetplattform Indymedia veröffentlicht wurden, leitete die Polizei interne Ermittlungen gegen die in dieser Nacht diensthabenden Beamten ein. Als die 4 Betroffenen von diesen Ermittlungen erfuhren, stellten sie selbst Strafanträge. Die internen Ermittlungen wurden jedoch rasch eingestellt. Die interne Ermittlung war der Überzeugung, dass den Polizisten keine strafbaren Handlungen nachgewiesen werden könnten. Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass nun die Betroffenen selbst angeklagt wurden. Zum Jahresende 2013 stellte die Staatsanwaltschaft 3 der betroffenen Personen Strafbefehle wegen Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung zu. Die 3 haben dies nicht hingenommen und haben Widerspruch gegen die Strafbefehle eingelegt, weshalb es nun zu einer öffentlichen Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Weimar kam. Seit dem 19. Februar 2015 müssen die 3 Personen sich nun gegen den Vorwurf verteidigen, dass sie das in der Nacht im April 2012 erlebte, sich ausgedacht hätten, um Polizisten zu diskreditieren, und dass die ärztlich attestierten Verletzungen anderweitig entstanden seien. Seit dem 19. Februar haben inzwischen 5 Verhandlungstage stattgefunden. In dieser Sendung werde ich 2 Interviews mit den Strafverteidigern der 3 Angeklagten senden, in denen diese eine Einschätzung des bisherigen Prozessverlaufes gegeben haben. Bevor ihr diese Interviews hört, möchte ich jedoch den bisherigen Verlauf der Gerichtsverhandlungen zusammenfassen. Nachdem im ersten Prozesstag am 19. Februar zunächst die Anklageschrift verlesen, von Seiten der Verteidigung mehrere Beweisanträge gestellt und die Formalitäten der Verhandlung geklärt wurden, stellte sich am zweiten Prozesstag am 26. Februar schnell heraus, dass dies ein Prozess sein würde, in dem es nicht nur um die Widerlegung der Anklage geht. Vielmehr wurde klar, dass dieser Prozess eine weiterreichende politische Dimension hat, in der es auch um die Zustände in der Polizeiinspektion Weimar geht. So konnten die kämpferischen Rechtsanwälte der Angeklagten in der Befragung von Polizeibeamten zeigen, dass gängige Vorgehensweisen in der Polizeiinspektion Weimar mehr als fragwürdig sind. So kam heraus, dass ein Polizist, der von den Angeklagten als Haupttäter identifiziert worden war, keine Auskünfte über den Inhalt der Gewahrsamsordnung geben konnte und diese seit mehreren Jahren nicht gelesen hat, mit ihr aber die Überprüfung von Körperöffnungen begründen wollte. Ein Beamter des Staatsschutzes kam in Erklärungsnot, als er nach der rechtlichen Grundlage der Vorgehensweise befragt wurde, dass er eine der Angeklagten am nächsten Morgen zu Ermittlungen befragt hat, die mit der Festnahme der 4 Personen in keinerlei Verbindung stand und mit dieser Befragung zusätzlich die Zeit der Gewahrsamnahme in die Länge gezogen hat. Eben dieser Beamte des Staatsschutzes trat vor Gericht in einer Überheblichkeit auf, die deutlich machte, dass sein Handeln als Polizist auch von politischen Motiven geleitet ist. So äußerte er sich abfällig gegenüber Angehörigen der linken Szene und über das Aussehen der Angeklagten. Die Beleidigung, die ihm vorgeworfen worden war, sich während des Verhörs abfällig gegenüber dem Schulabschluss der Verhörten geäußert zu haben, wiederholte er gar vor Gericht. Schon am zweiten Verhandlungstag wurde in den Aussagen der vorgeladenen Beamten ein Muster deutlich. Keiner wollte Übergriffe von Kollegen gesehen haben, keiner habe eine Verletzung an der Hauptbetroffenen zur Kenntnis genommen. Dabei war immer wieder auffällig, dass die Beamten einerseits detaillierte Angaben über vorgeschriebene Dienstabläufe machen konnten, ihnen an den entscheidenden Stellen, an denen Widersprüche auftauchten, jedoch jegliche Erinnerung fehlte. Daran kann ich mich nicht erinnern, ist wohl einer der häufigsten Sätze, die im bisherigen Lauf des Verfahrens gefallen sind. Darüber hinaus kamen brisante Details ans Tageslicht. Zum einen stellte sich heraus, dass im Haftbuch jener Nacht, in das üblicherweise Einträge zu verpflichtenden Kontrollen der Zellen gemacht werden müssen, keine Kontrollen eingetragen waren. Zum anderen fanden die Strafverteidiger heraus, dass sich die Polizisten gemeinsam auf das Gerichtsverfahren vorbereitet hatten. Sämtliche vorgeladenen Beamten haben kurz vor dem Prozess gemeinsam beim LKA Einsicht in ihre früheren Aussagen genommen, die sie im Zuge der internen Ermittlungen gemacht hatten. Eine kollektive Gedächtnisauffrischung, die geschehen sein soll, ohne dass sich die Beamten über die ihnen gemachten Vorwürfe ausgetauscht hätten. Im Zuge der weiteren Prozesstage kam sogar heraus, dass der Polizeichef Ralf Kirsten diese Gedächtnisauffrischung beim LKA koordiniert hat. Der dritte Prozesstag wartete gleich mit mehreren Überraschungen auf. Zum einen machte der Staatsanwalt deutlich, dass der ursprüngliche Grund der Festnahme der vier Punks in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2012 offensichtlich nicht bestätigt werden konnte. Den vier Personen wurde, als sie am nächsten Morgen verhört worden waren, vorgeworfen, Sachbeschädigung und schweren Eingriff in den Straßenverkehr begangen zu haben. Das Bild der vier Punks, die eine Spur der Verwüstung durch die Innenstadt gezogen haben sollen, war von Polizeichef Ralf Kirsten populär geäußert und von der Lokalpresse übernommen worden. Ein Ermittlungsverfahren in dieser Sache ist jedoch nach Aussage des Staatsanwalts eingestellt worden, weil eine Überwachungskamera Personen aufgezeichnet habe, die nicht mit der Personenbeschreibung der nun Angeklagten übereinstimmte. Die größere Überraschung folgte jedoch, als ein Zeuge vor Gericht aussagte, der in jener Nacht ebenfalls festgenommen worden war. Dieser berichtete, dass er in jener Nacht ebenfalls von polizeilichen Übergriffen betroffen war. Nachdem er aufgrund einer Kneipenschlägerei von der Polizei aufgegriffen worden war, sei er an Händen und Füßen gefesselt worden und auf dem Boden liegend von mehreren Beamten getreten und geschlagen worden. Dann sei er in das Polizeiauto hineingeworfen und kopfüber abtransportiert worden. Als er in der Polizeiinspektion in eine Zelle gebracht wurde, sollen ihn die Beamten absichtlich auf einer Treppe fallen gelassen haben. Dann musste er auf der Pritsche der Zelle schlafen, ohne dass man ihm die Handschellen abgenommen habe. Die folgenden Zeugenaussagen und Prozesstage fasse ich nun im Schnelldurchlauf zusammen. Die Prozessbeobachter erlebten eine Beamtin der internen Ermittlung, deren Ermittlungspraxis offensichtlich einzig vom Einfühlungsvermögen in ihre Kollegen geleitet zu sein schien. Es trat ein redseliger Schichtleiter auf, der das Gericht offensichtlich als Entertainmentbühne nutzen wollte und dabei für jede Ungereimtheit eine witzige Erklärung fand. Im Zuge der Prozesstage wurde dabei vor allem deutlich, dass die Festnahme der vier Personen in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2012 unbegründet war. Von den unterschiedlichen Beamten wurde die Festnahme mal mit der Beweismittelsicherung begründet, mal mit der Verhinderung weiterer Straftaten. Die befragten Beamten konnten jedoch nicht beantworten, warum die Beweismittelsicherung nicht auch vor Ort hätte stattfinden können und warum von den vier Personen weitere Straftaten zu erwarten gewesen seien, da vorherige Straftaten überhaupt nicht erwiesen waren. Zudem kam ans Tageslicht, dass die zum Gerichtsprozess geladenen Beamten nicht nur gemeinsam Einsicht in ihre früheren Aussagen genommen haben, sondern dass sie zur Vorbereitung auf den Prozess sogar eine interne Schulung erhalten haben. In dieser Schulung sei es insbesondere um Strategien der Verteidigung gegangen, die sogar in Rollenspielen simuliert worden seien. Am fünften Prozesstag kam es dann zu einer unerwarteten Wendung. Kurz vor der Mittagspause bot der Staatsanwaltschaft einer der Beschuldigten an, den Strafbefehl gegen sie zurückzunehmen. Er könne ihr nicht nachweisen, dass sie eine Verletzung am Arm der Hauptbeschuldigten in der Polizeiinspektion nicht gesehen habe. Am Ende des fünften Prozesstages äußerte sich auch der Richter, dass er viele Bedenken über die im bisherigen Prozess aufgedeckten gravierenden Mängel und über das Vorgehen der Weimarer Polizei teile. Zusammenfassend habe ich von diesem Prozess folgenden Eindruck. Es wurden zahlreiche Missstände in der Praxis der Weimarer Polizei aufgedeckt. Es wurde klar, dass sich die geladenen Polizisten gemeinsam auf das Verfahren vorbereitet und dafür sogar eine Schulung erhalten haben. Die Polizisten haben sich in ihren Aussagen in Widersprüche verstrickt, die zahlreiche Fragen offen lassen, und die Grundlage der Anklage bröckelt immer mehr weg. Zu einer rechtlichen und politischen Einschätzung hört ihr gleich zwei der Verteidigeranwälte im Interview. Zuvor jedoch eine kurze Unterbrechung mit Musik. Der letzte Prozesstag im Fall Weimar im April vor dem Amtsgericht Weimar fand am 19. April statt. Daniel Jörg von Radio Lotte Weimar hat am darauffolgenden Tag ein Interview mit der Rechtsanwältin Christine Pitschek geführt, die in diesem Prozess eine der Angeklagten als Verteidigerin vertritt. Am Amtsgericht Weimar fand gestern der 5. Verhandlungstag im sogenannten Weimar im April-Prozess statt. 3 junge Menschen aus Weimar wird dabei zur Last gelegt, der Polizei Misshandlungen und Beleidigungen während einer Gewahrsamsnacht im April 2012 zu unterstellen. Jetzt sind sie deshalb selbst wegen der Vortäuschung einer Straftat vor Gericht. Bislang waren es 3, doch es gab gestern eine Zäsur im Prozess. Der Staatsanwalt zog die Klage gegen eine der Angeklagten zurück. Ich spreche jetzt mit der Jena Rechtsanwältin Christine Pietschik, die diese Angeklagte bis gestern noch verteidigte. Schönen guten Morgen, Frau Pietschik. Guten Morgen. Welche Gründe hatte denn die Staatsanwaltschaft, die Klage gegen ihre Mandantin zurückzuziehen? Also begründet hat es Herr Oberstaatsanwalt Kästner-Hengst gestern im Verfahren damit, dass er meiner Mandantin nicht nachweisen könne, dass die Verletzungen, die sie vorgetragen hat, vor der Staatsanwaltschaft sie nicht gesehen hätte. Heißt, Herr Kästner-Hengst hält es für eher unwahrscheinlich, dass er nachweisen können wird, dass die Mitangeklagte meiner Mandantin, als sie aus dem Polizeigewahrsam kam und auf meine Mandantin traf, keine Verletzung aufwies. Mhm. Und diese Rücknahme dieser Klage, glauben Sie denn, dass das auch irgendwelche Auswirkungen auf die anderen Angeklagten haben wird oder wird sich das erstmal nur auf Ihre Mandantin beschränken? Ich glaube schon, dass es so der Start davon war, dass dieses Verfahren zu Ende geht. Wenn der Staatsanwalt davon ausgeht, dass er meiner Mandantin nicht nachweisen können wird, dass sie beim Verlassen des Gewahrsams und Aufeinandertreffen mit der anderen Angeklagten keine Verletzung bei dieser wahrgenommen hat, dann muss man konsequenterweise sagen, dann wird er der anderen Angeklagten auch nicht nachweisen können, dass sie keine Verletzung hatte, als er aus dem Gewahrsam entlassen worden ist. Inwiefern er sich das nun irgendwie doch noch als hoffnungsvoll oder aussichtsreich erachtet, die beiden anderen Angeklagten im Prozess zu belassen, das kann ich natürlich nicht vollumfänglich beurteilen. Ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft sich dabei denkt. Es war aber gestern am Ende des Verhandlungstages klar, dass auch der 3. Angeklagte ein ähnliches Angebot wie meine Mandantin bekommen wird, denn auch da sieht der Staatsanwalt den Tatnachweis als nicht führbar. Das Gericht hat auch schon angedeutet, dass es die ganzen Vorkommnisse, die im Rahmen dieses Prozesses dann doch zur Sprache gekommen sind und das Drumherum, also sprich, dass die Polizeizeugen auch vom Dienstherrn ordentlich auf dieses Verfahren vorbereitet worden sind, dass das Haftbuch, die Dienstverrichtungsnachweise, dass das alles nicht ordentlich geführt worden ist, dass das dem Gericht durchaus zu denken gibt und dass das so nicht bleiben kann. Und ich denke, dass das darauf hindeutet, dass es hier möglicherweise doch nicht noch die vollen Verhandlungstage braucht, um dieses Verfahren zu beenden. Okay, dann mal angenommen, das Verfahren wird am Ende eingestellt oder es gibt sogar einen Freispruch oder die Klage wird eben zurückgezogen. Was glauben Sie, wie geht's dann weiter? Wird das konkrete Konsequenzen haben für die Arbeit der Polizei hier in Weimar oder rechnen Sie überhaupt mit irgendwelchen Auswirkungen dieses Prozesses? Also Auswirkungen wird dieser Prozess natürlich haben, weil all das, was im Rahmen dieses Prozesses nochmal zur Sprache gekommen ist, was auch für die Verteidigung neu war, da werden wir uns natürlich nochmal zusammensetzen und schauen, wie wir das zu bewerten haben, ob die Staatsanwaltschaft daraus nochmal Konsequenzen zieht und diesen gesamten Sachverhalt, was diese ganze gesamte Nacht betrifft, nochmal überprüft. Das ist natürlich der überlassen, das müssen Sie die fragen. Aber ich denke, wo es auf jeden Fall Handlungsbedarf gibt, dann das ist auf politischer Ebene nur da, kann die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht wenig tun. Also da müssten quasi verantwortliche Personen und Verantwortungsträger sich das nochmal genau anschauen, was da passiert ist, wie die Polizei dort handelt. Das wurde zum Beispiel auch gestern geäußert, inwiefern das zutrifft, das sei mal dahingestellt, dass dieses sich nackt entkleiden und die Nachschau in den Körperöffnungen, dass das so gelehrt werden würde an der Polizeischule in Meiningen. Also da sind Verantwortungsträger in der Pflicht, das zu überprüfen und diese Missstände natürlich auch abzustellen. Also auf alle Fälle, und das hat wohl auch jetzt durch Ihre Äußerungen der bisherige Verfahrensverlauf gezeigt, wird die Politik doch irgendwie darauf reagieren müssen. Also da gibt es doch gelinde gesagt einige Dissonanzen innerhalb der Weimarer Polizeiinspektion. Haben Sie irgendwelche Erwartungen, die letzten Endes von der Politik daraufhin kommen müssen? Also muss die Politik irgendwie darauf reagieren? Ich denke, dass sich zumindest das Innenministerium diesen Fall nochmal ganz genau anschauen sollte, ganz genau hinschauen sollte, wie wird da auf der PI Weimar umgegangen mit bestimmten rechtlichen Gegebenheiten, auch dieses Fotografieren der Person. Ich denke, da wird nochmal der Datenschutzbeauftragte draufschauen, was da für persönliche Daten gespeichert werden, wie lange, unter welcher Rechtsgrundlage und mit welchen Möglichkeiten der Betroffenen sich zu wehren. Und da habe ich natürlich ganz klare Erwartungen dran. Dieses Verfahren hat nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Es waren genug Prozessbeobachter da, es war genug Presse da, es ist darüber berichtet worden. Und ich denke, wenn da die Politik nicht von allein drauf reagiert, kann man sie sicherlich auch nochmal von Seiten der Presse oder vielleicht auch von Seiten der Verteidigung mit der Nase draufstoßen. Das sagt Christine Pietschik, Rechtsanwältin im sogenannten Weimar im April-Prozess gegen drei Weimarer Jugendliche. Und wie gehört, nunmehr sind es nur noch zwei. Wir werden natürlich weiter von diesem Prozess berichten. Frau Pietschik, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Gleich im Anschluss hört ihr ein weiteres Interview, das meine Kollegin Xenia von Radio Korax für diese Sendung mit dem Anwalt Sven Adam geführt hat, der ebenfalls eine der Angeklagten als Verteidiger im Fall Weimar im April vertritt. Der Strafbefehlsantrag als solcher in der Tat, der wurde zurückgenommen und das ist auf jeden Fall sicherlich schon mal ein Erfolg hinsichtlich der bisherigen Verfahrensführung. Also es wurde seitens der Staatsanwaltschaft gesehen, dass zumindest diese eine Anklage bzw. der eine Strafbefehl gegenüber einer von den Angeklagten nicht mehr haltbar ist und diese Person sozusagen aus dem Verfahren jetzt abgetrennt werden musste. Das hat jetzt einerseits zwei Auswirkungen natürlich. Den Erfolg erstmal, dass die nicht mehr angeklagt ist irgendwie auf der einen Seite, andererseits aber auch den Nachteil, dass wir sozusagen mit einer Verteidigerin weniger in dem Verfahren drin sind und letztendlich war das ja schon auch eine relativ gute Kombination, die wir da an den Tag gelegt haben, dass wir mit drei sehr renitenten und sehr widerständigen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern denen die Hölle heiß gemacht haben und das wird aber jetzt mit zwei Leuten auch noch weitergehen. Mit welcher Begründung wurde dieser Strafbefehl zurückgezogen? Ja, letztendlich damit, dass das, was ihr vorgeworfen wurde, nicht beweisbar ist und dadurch, dass es nicht beweisbar ist, im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte und deswegen sozusagen die Schuld nicht mehr so erweisbar ist, dass es zu einer Verurteilung hätte kommen können. Dass das jetzt in dieser jetzigen Verfahrenssituation so auftritt, ist recht beachtlich, weil zumindest in unseren Augen manche Dinge dieses nächtlichen Vorgangs noch nicht bis zum Ende aufgeklärt worden sind und wir ja da einen besonderes Interesse daran haben, die gesamten Umstände dieser Nacht aufzuklären. Das ist bisher noch nicht erfolgt, aber anscheinend sieht es die Staatsanwaltschaft zumindest für die eine Person schon mal als gegeben an, dass sie da diese Verurteilung nicht wird erzwingen oder erreichen können. Und deswegen an der Stelle halt schon mal der Erfolg. Du hattest eben gerade auch schon das Team aus drei Anwältinnen angesprochen, die aufeinander abgestimmt und jeder immer mit seiner Art und Weise des Widerstandes da Einspruch eingelegt hat und zu Wort kam. Wie blickst du aus dem Team heraus auf den Prozess, also die letzten Prozesstage, wie würdest du das rückblickend aus Sicht des Anwaltteams einschätzen? Naja, also so wie es sich im Augenblick gerade anlässt, sieht es so aus, als wäre die Strategie, die wir da gefahren haben, vollständig aufgegangen. Also unser Gesamtinteresse an dem Prozess ist tatsächlich, ist ja nochmal was anderes als in der üblichen Strafverteidigung. Ist jetzt nicht das blanke Torpedieren eines Strafprozesses, der auf eine Verurteilung unserer Mandantinnen und Mandanten ausgerichtet ist, sondern hier haben wir ja die ausnahmsweise Situation, dass wir sehr intensiv auch an Aufklärung dieser Ereignisse in der Nacht interessiert waren und dieser Prozess die einzige Möglichkeit gewesen ist und auch immer noch ist, die Ereignisse letztendlich bis zum Letzten aufzuklären, sofern es in unseren Möglichkeiten steht. Und da waren die verschiedenen Arten, die wir sozusagen an den Tag gelegt haben, auch relativ gut, um sehr viele Informationen rauszukriegen über einerseits die Nacht als solche, andererseits aber auch die Vorbereitungsmaßnahmen, die Polizei, diesen an sich in meinen Augen als Beschuldigten zu bezeichnenden Polizeibeamten hat angedeihen lassen. Also da sind so Vorbereitungen gelaufen, wo die nochmal ihre Zeugenvernehmungen durchlesen konnten und so. Also da sind ja auch Dinge gelaufen, die letztendlich niemals hätten laufen dürfen in einem solchen Verfahren, aber offensichtlich dazu da waren, um die gut zu briefen. Und solche Sachen haben wir ja durch eine sehr intensive Befragung und durch auch sehr viel Drängeln und auch sehr konsequente Prozessführung erreicht. Also das war schon letztendlich alles ganz gut. Und jetzt waren ja eigentlich 5 Prozesstage angesagt und der 5. war letzten Donnerstag. Wie geht denn das juristisch weiter? Einmal in dem Fall gegen die Betroffenen? Das hängt hängt jetzt auch ein bisschen von dem Verhalten des Gerichts und auch von dem Verhalten der Staatsanwaltschaft ab. Was in unserer Hand liegt, ist das Ende noch nicht absehbar. Wir haben ein großes Interesse daran, da weitere Aufklärung zu betreiben, und wir haben ein großes Interesse daran, auch jetzt mit zwei Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern da jetzt noch weiterzumachen und die Befragung auch so intensiv fortzusetzen, wie wir es schon gemacht haben. Wir wollen wissen, was in dieser Nacht passiert ist, und wir wollen die Polizeibeamten auch entsprechend weiter unter Druck setzen, dass da hier die Wahrheit ans Licht kommt sozusagen. Allerdings, ich sage jetzt mal nicht, ich befürchte es, aber ich gehe mal davon aus, dass der Prozess früher zu Ende gehen wird, da das Gericht bereits angedeutet hat, dass obwohl die Hauptangeklagte von unseren Mandanten ja eine Strafe hier von 100 Tagessätzen gekriegt hat, also eine sehr mächtige Strafe, die selbst wenn sie die alleine bekommt, bereits eine Vorstrafe ausgelöst hätte. Trotz dieser 100 Tagessätze, die sie bekommen hat, hat das Gericht bereits angedeutet, dass es mit einer Einstellung des Verfahrens nach § 154 StPO liebäugelt und das auch schon der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat. Das heißt, es könnte sein, dass hinsichtlich der Hauptangeklagten eine entsprechende Einstellung folgt, die auch nicht zustimmungspflichtig ist. Also wir können uns da auch nicht gegen wehren, dass eine solche Einstellung dann erfolgt. Und hinsichtlich meines Mandanten ist auch schon angekündigt worden seitens der Staatsanwaltschaft, und da rechne ich eigentlich dann sozusagen auch mit Faxen in den nächsten Tagen, dass die Staatsanwaltschaft ähnlich verfahren wird wie mit dem bereits zurückgenommenen Strafbefehlsantrag, also dass bei meinem Mandanten auch der Strafbefehlsantrag zurückgenommen wird. Und dann könnte es sein, dass das Verfahren relativ schnell, möglicherweise sogar schon im nächsten Termin sein Ende findet. Der wäre dann am 2.4., der eigentlich als Schiebetermin geplant war. Also insofern könnte es da schon zu Ende sein, und dann wird man möglicherweise auch in dem Tag schon die politische Bewertung dieses Prozesses vornehmen müssen. Jetzt hatte der Staatsanwalt bei dem einen Prozesstag gemeint, dass wenn sich herausstellt, dass 90%, also der Anklage der Betroffenen, also die Anzeige, die sie geschalten haben gegen die Polizistinnen, wenn sich davon 90% als richtig herausstellt und 10 als falsch, dann würde es trotzdem zu einer Anzeige gegen die Betroffenen kommen. Da stellt sich mir jetzt so die Frage im Nachhinein, weil sich das ja von der Staatsanwaltschaft, der sagt sowas ja auch nicht ohne Grund, der wird da wahrscheinlich auch dahinter steigen. Sie hat es gerade angedeutet, dass die Anwälte auch schon wirklich herausgearbeitet haben, was da in der Polizeiinstanz fehlläuft, wo Rechtswidrigkeit besteht. Wie groß sind denn die Chancen, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen für die Polizistinnen geben wird? Also die Ermittlungsverfahren gegen die Polizistinnen, die liefen ja schon. Und die sind ja alle sang- und klanglos eingestellt worden, nachdem da die entsprechenden Ermittlungen getätigt worden sind. Und ja, offensichtlich die Ermittlungen auch nicht in der Tiefe geführt worden sind, wie sie eigentlich hätten geführt werden sollen, was ja jetzt schon durch die Befragungen durch uns sozusagen an diesen Prozesstagen halt irgendwie auch öffentlich geworden ist. Also wir haben ja schon gemerkt, dass das wieder ermittelt worden ist, nochmal ganz andere Informationen gegeben hat, wie das, was wir durch die Befragung halt durchgeführt haben. Also ich bin schon der Meinung, also es wird bestimmt nochmal was geben. Also es wird auch nochmal ein Nachkarten unsererseits geben, wenn dieses Verfahren abgeschlossen ist. Und da wird es sicherlich auch nochmal die ein oder andere Frage geben, ob man nicht ein Wiederaufnahmeverfahren hinsichtlich möglicher Strafverfahren für die Polizeibeamtinnen und Beamten wird führen müssen. Aber zu den konkreten Plänen, was wir nach einem Ende dieses Prozesses möglicherweise noch vorhaben, will ich eigentlich nicht sagen, weil ich tatsächlich auch nicht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht sozusagen darüber jetzt schon informieren will, was da möglicherweise als Nachkarten unsererseits nochmal kommt, weil die sollen jetzt erstmal für sich entscheiden, wie sie mit diesem Prozess umgehen sollen und wollen, und danach schauen wir mal, was die Folge dieser ganzen Nacht für die Polizei eigentlich noch bedeutet und was da noch kommen könnte, weil da steckt dann noch eine ganze Menge im Raum. Also gerade was so diese ganzen Durchsuchungen angeht, was die Freiheitsentziehung als solche angeht, inwieweit da Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung im Raum stehen. Also da kommt noch einiges. Wo siehst du die logische politische Schlussfolgerung, um solchen Fällen von übertriebener Polizeigewalt und einer Polizeiinstitution, die sich sozusagen abschirmt gegen außen, sich sozusagen unangreifbar macht, versucht unangreifbar zu machen. Was ist da deine logische Schlussfolgerung für die Politik, was sich da ändern müsste, damit es da mehr Offenheit und mehr Kritik, aber auch Gerechtigkeit gibt? Also ob es die Gerechtigkeit letztendlich irgendwie überhaupt geben wird in solchen Konstellationen, halte ich für ziemlich fraglich. Anfänge wären schon mal gemacht, wenn man gerade bei derartigen Vorwürfen, also wo es um Polizeigewalt einer bestimmten Person oder mehrerer bestimmter Personen einer Dienstschicht im Rahmen von Nachtdiensten oder von überhaupt geschlossenen polizeilichen Einheiten zum Beispiel halt geht, dass es in solchen Situationen unabhängige Ermittlungsstellen und Dokumentationsstellen geben muss, die mit eigenen Rechten ausgestattet sind und die sozusagen im Rahmen von einer eigenen Untersuchungskommission auch Befragungen durchführen dürfen und eigene Ermittlungen anstellen dürfen. Also es darf nicht sein und kann auch nicht sein, das hat auch dieses Verfahren gezeigt, dass Polizeibeamte selbst gegen Polizeibeamte ermitteln. Das führt in der Regel zu nichts, alleine schon irgendwie aufgrund eines nun mal mittlerweile sehr bekannten und auch nicht an sich nicht mehr widersprechbaren Chorgeistes seitens der Polizeibeamten. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch gerade was diese Dienstschicht dieser besagten einen Nacht in Weimar gesehen haben, dass der Chorgeist, wenn die wirklich alle dicht halten oder wenn die halt irgendwie dafür sorgen, dass man sich an den richtigen Stellen halt eben gerade nicht mehr an irgendwas erinnern kann, dass die sich natürlich dann sehr gut abschirmen können gegen potenzielle Strafbarkeit ihrer eigenen Leute und auch von einem selbst. Und dem wird man wohl nur Herr werden, wenn man die Dokumentationspflichten erhöht, wenn man dafür sorgt, dass eine nicht erfolgte Dokumentation auch direkt mit Disziplinarmaßnahmen halt irgendwie einhergeht und dass man möglicherweise, wenn man sowas schon mitkriegt, dass entsprechende Vorwürfe gemacht werden, entsprechende Ermittlungen getätigt werden, dass man dann halt als Folge davon uns unmittelbar Dienstschichten auseinanderreißt. Also wenn es nach mir geht, aber ich bin natürlich nicht der Entscheidungsträger, aber wenn es nach mir geht, dann fährt keiner dieser Beamtinnen und Beamten, die in dieser Nacht gemeinsam mit anderen Beamtinnen und Beamten da diese Dienstschicht gefahren, fährt je wieder mit demselben Beamten auf einem Auto. Sondern in meinen Augen müssen denen aufrechte Beamte an die Seite gestellt werden, die halt offensichtlich ein bisschen besser in der Dokumentation, aber auch in der Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen sind. Sehr schönes Schlusswort. Und zwar ist es wahrscheinlich wirklich so, wie ich das gerade gesagt habe. Möglicherweise wird der 2.4., der eigentlich als Schiebetermin geplant war, wird wahrscheinlich der Tag sein, wo am Ende das Verfahren für so zu Ende geht, dass es nach 154 eingestellt wird und wir gar nichts dagegen unternehmen können, dass dann der Tag zu Ende ist. Aber das ist ja super, weil das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, 100 Tagessätze für 8 anfangen und für die anderen beiden hat irgendwie jeweils 50 und das Ende davon ist Freisprüche für die zwei und bei Spur kein einziger Tagessatz mehr. Also ich meine, ist halt, ich würde mal sagen, da haben wir genug gerührt, um zumindest halt irgendwie auch beim Gericht, das ist ja auch deutlich geworden, bei dem Gericht halt irgendwie zu der Feststellung zu kommen, dass da auf jeden Fall nicht all die Wahrheit gesagt wurde seitens der Polizeibeamten. Nun sieht das ja alles nach einem ziemlich großen Erfolg aus. Also es war ja angesetzt, so 100 beziehungsweise 50 Tagessätze für die Betroffenen als Strafmaß. Ein Strafbefehl wurde eingestellt, der zweite wohl aus mit großer Sicherheit auch. Und das Verfahren gegen die Hauptangeklagte scheint wohl eingestellt zu werden. So, genau, wie gesagt, es sieht nach einem großen Erfolg aus. Man sollte da vielleicht auch nicht zu hoch schlagen. Wie schätzen Sie diesen Erfolg ein? Letztendlich muss man sich das auch nochmal vor Augen führen, denn das ist immer der bittere Beigeschmack. Selbst wenn man das jetzt als Erfolg verbuchen kann, dass sie nicht verurteilt werden wegen irgendwas, ne? Bleibt aber immer noch der Umstand, dass mindestens eine von denen in der Nacht halt irgendwie ordentlich zusammengeschlagen worden ist, wenn er mit Verletzungen rausgeht, halt irgendwie sich getraut hat, dagegen aufzubegehren und eine Strafanzeige zu erstatten. Und die Antwort ist, dass sie natürlich keine Kompensation dafür erhält, dass sie zusammengeschlagen worden ist, dass niemand dafür bestraft wird, dass sie zusammengeschlagen worden ist. Und dass stattdessen sozusagen sie halt irgendwie auch nochmal 6 Tage ihres Lebens dafür geopfert hat irgendwie und opfern musste, um halt so auf der Anklagebank zu sitzen mit einer großen Bedrohung irgendwie möglicherweise verurteilt zu werden. Also letztendlich ist das ja noch nicht mal ein Putt, sondern eigentlich ist das der Sieg des Chorgeistes und des Schutzes der Polizeibeamten vor Bestrafung, wenn die selbst zugeschlagen haben. Also der Staat passt auf seine Leute auf, offensichtlich. Diese Sendung beschäftigt sich mit dem Fall Weimar im April, der zurzeit in mehreren Prozesstagen vor dem Amtsgericht Weimar verhandelt wird, in dem 4 Personen angeklagt sind, die Polizei fälschlicherweise unter anderem für Körperverletzung während einer Gewahrsamnahme verdächtigt zu haben. Ein Prozess, in dem selbst vom Richter ein Zweifel an der Darstellung der Polizisten geäußert wurde. Als letzten inhaltlichen Part dieser Sendung sende ich ein Interview, das Shanghai Drenger von Radio Lotte am letzten Prozesstag, also am 19. März, mit Rolf Gössner geführt hat, der diesen Prozess gemeinsam mit einer unabhängigen Untersuchungskommission beobachtet. Sie sind von der Internationalen Liga für Menschenrechte. Heute ist das Ihr erster Prozesstag, den Sie mit beobachten. Welchen Eindruck hatten Sie erstmal heute Vormittag? Wir sprechen jetzt gerade in der Mittagspause des Prozesses. Welchen Eindruck hatten Sie heute Vormittag so allgemein von diesem Prozess, von diesem Verfahren? Naja, zunächst mal ist doch ganz auffällig, dass es relativ zivil zugeht. Das heißt also, sagen wir mal, entspannt, ernsthaft. Das heißt auch, das Gericht hat ja offenbar ein Aufklärungsinteresse und der Richter, der Vorsitzende, fragt ziemlich intensiv nach, ne, und natürlich die anderen Prozessbeteiligten auch. Also insofern kein so konfrontatives Verfahren, wie ich das schon häufig erlebt habe, wenn es um Polizei und Polizeigewalt geht. Sie sprechen andere Verfahren an. Ich weiß, Sie waren beim Origallo-Verfahren mit in Dessau oder Magdeburg. Und welchen Stellenwert hat solch ein Verfahren hier im Vergleich zu diesen anderen? Also es geht ja hier nicht um Mord und Todesfälle, sondern es geht hier um Beleidigung, um Gewalt im Polizeigewahrsam. Welchen Stellenwert hat solch ein Verfahren? Ein solches Verfahren ist vom Grunde her einfach deswegen interessant, weil dort ein Problem aufscheint, das uns immer wieder begegnet, nämlich dass die Kontrolle über Polizeihandeln nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass sobald der Polizei vorgeworfen wird, es sei überzogene oder gesetzwidrig Polizeigewalt angewandt worden, dass das letzten Endes sich im System der Kontrolle verläuft und zu keinem Ergebnis führt, meist eingestellt wird. Und wenn sich jemand dagegen zur Wehr setzt, gerichtlich beziehungsweise per Anzeige oder sonst wie, dass dann ganz schnell eine Verdrehung kommt, dass dann das Opfer, das Polizeiopfer zum Täter gemacht wird, wie hier ja in diesem Verfahren auch geschehen. Und diese Problematik, ne, dass die immer wieder in die Öffentlichkeit kommt, und dann auch eben im Zusammenhang mit einem solchen Verfahren muss natürlich von Seiten der Verteidigung da ganz besonders drauf gedrungen werden, dass diese Polizeikontrolle oder die Kontrolle über Polizeihandeln zum Thema gemacht wird. Und wir haben es heute auch erlebt, zum Beispiel in dem Zusammenhang mit der Schulung von Polizeizeugen. Das ist ja heute so ziemlich deutlich geworden, dass die offenbar speziell auf dieses Verfahren hin geschult werden. Die Polizeizeugin, die heute Vormittag ausgesagt hat, hat ja bekannt gegeben, dass es wenige Wochen vor diesem Prozess eine spezielle Schulung gab, die wohl auch durch die Polizeischule in Meiningen durchgeführt wurde. Sie hat gesagt, sie hätte die Einladung dazu per E-Mail bekommen und weiß aber auch nicht genau von wem. Ist das eine gängige Praxis in den Polizeirevieren oder Inspektionen dieser Republik oder ist das schon was Besonderes? Ja, wir haben es in verschiedenen Verfahren immer wieder erlebt, ne, dass Polizeibeamte, die als Zeugen auftreten müssen in einem speziellen Verfahren, tatsächlich geschult werden zuvor. Generell ist ja kein Problem, ne? Weil Polizisten und Polizistinnen müssen ja häufiger vor Gericht auftreten, dass sie also wissen, welche Rechte und Pflichten sie haben und wie sie im Zweifel die Situation bewältigen. Aber das ist noch was anderes, als wenn sie speziell auf ein konkretes Verfahren hin geschult werden, wie das offenbar in diesem Verfahren der Fall war. Wir haben es in anderen Verfahren auch erlebt, ne? Zum Beispiel im Origallo-Verfahren, auch hier sind Schulungen durchgeführt worden. Ich halte das für ein riesengroßes Problem, weil natürlich das als Vorbereitung gesehen werden kann, aber zwischen Vorbereitung auf ein Verfahren und Beeinflussung von Zeugen oder Absprache von Zeugen aussagen, dass dieser Übergang ist fließend und eine wirkliche Gratwanderung. Und man muss da viele Zweifel oder Fragezeichen ansetzen, um noch zu sagen, dass diese Zeugen unbeeinflusst seien. So kurz vor der Mittagspause, da gab es in diesem Verfahren eine Zäsur. Der Staatsanwalt hat vorgeschlagen, eine der Angeklagten aus diesem Prozess herauszunehmen, weil die Aktenlage sagt, also der Tatbestand sei jetzt nicht mehr gegeben. Worauf läuft das hinaus? Also Freispruch, Einstellung des Verfahrens, welche Auswirkungen kann das haben? Der Staatsanwalt Oberstaatsanwalt hat ja praktisch gesagt, es geht um die Zurücknahme der Anklage. Das geht nicht ohne Einverständnis der betroffenen Angeklagten. Wenn sie denn einwilligt, dann ist das Verfahren aus für sie, ne? Und zwar ohne Urteil, weil dann die Anklage keinen Bestand mehr hat. Wenn sie einen Freispruch will, weil darauf läuft es ja dann hinaus, dann kann sie auch dem widersprechen und sagen, sie will das weitermachen. Ne? Und wenn sie das auf sich nehmen will. Und das sind beides natürlich Dinge, die mehr wert sind als eine Einstellung, eine bloße Einstellung des Verfahrens, weil die ja häufig möglicherweise mit Auflagen oder sonst was verbunden sind. Mal ganz spekulativ, könnte das Vorgehen auch darauf zielen, eventuell die Verteidigung zu schwächen? Es wäre dann eine Anwältin weniger in der Verteidigerbank. Wäre das eine Variante, eine Möglichkeit? Naja, mit Spekulationen kenne ich mich zwar aus, aber ich würde sie nicht gerne hier öffentlich produzieren. Wir wissen es ja nicht. Wir kennen die Motivlage des Oberstaatsanwalts nicht. Und insofern kann ich dazu auch nichts sagen. Natürlich, denkbar ist alles. Ne? Nur, ich weiß nicht, ob die anderen beiden da nicht auch weiter stark vorgehen, und insofern kann ich es nicht beurteilen, ob es eine Schwächung wäre. Im Übrigen kann sich auch jede Angeklagte auch mit drei Anwältinnen und Anwälten zugange sein. Rolf Kössner von der Internationalen Liga für Menschenrechte, Mitbeobachter im Weimar im April-Prozess. Vielen Dank für das Gespräch. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge geht nun zu Ende. Falls ihr euch weiter mit dem Fall Weimar im April auseinandersetzen wollt, könnt ihr das auf dem Blog der Soli-Gruppe Weimar im April tun. Eine Soli-Gruppe, die die Angeklagten im laufenden Prozess unterstützt. Diesen Blog findet ihr unter wia.blogsport.de. Klein und zusammengeschrieben wia.blogsport.de. Außerdem könnt ihr, wenn ihr Zeit habt, zum nächsten Prozesstermin kommen. Am 2. April findet der nächste Prozesstag ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Weimar statt. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern von Radio Lotte, von Radio Korax und vom FSK. Und ich möchte an dieser Stelle wärmste Grüße an einen Hörer auch senden, nämlich an den Pressesprecher der Polizeigewerkschaft von Sachsen-Anhalt. Und ich lasse zum Schluss noch einmal Ralf Kürsten, den Weimarer Polizeichef, zu Wort kommen. Für mich geht nichts über Weimar, so nach dem Material von Thüringen, als Stadt, Lebensqualität, die Schönheit der Stadt, diese Außergewöhnlichkeit, diese Kultur, diese Kunst und die Menschen auch hier in dieser Stadt. Das ist das, was mich immer so fasziniert. Man muss sagen, das ist hier für mich wirklich das Nonplusultra.